Vier Dinge über Katzen. Erstens, eine Katze hat bekanntlich 7 Leben. Zweitens, wenn eine Katze irgendwo hinunterfällt, kommt sie immer auf ihren Füßen auf. Drittens, wenn eine Katze aus dem 10. Stock fällt, kommt sie mutmaßlich tatsächlich auf den Füßen auf, aber immer am Ende des 7. Lebens. Viertens, nicht alles, was tote Katze heißt, fiel aus dem 10. Stock. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 130. Der Feedburner siecht seit Jahren dahin und liegt nun möglicherweise in den letzten Zügen. Ich muss ihn neuerdings immer händisch zur Aktualisierung auffordern. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist: Es ist ein Tool, das den notwendigen RSS-Feed erzeugt bzw. aktualisiert, sobald ich eine neue Podcast-Konserve veröffentliche. Diesen RSS-Feed habt ihr höchstwahrscheinlich abonniert oder irgendeinen anderen, dem dieser zugrunde liegt. Klingt komisch, ist aber so. Meine Stimme klingt auch noch komisch, es ist heute Rosenmontag und sie ist immer noch leicht belegt, ich habe auch immer noch diesen Hustenreiz. Und es wird immer noch der zweite Corona-Balken angezeigt, also der positive neben dem Kontrollstreifen. Zurück zum Feedburner. Die Frage nach einer Alternative führte leider zu nichts. Weder im trötigen Fediverse noch auf dem zwitschrigen Twitter. Das kann einerseits bedeuten, es gibt keine Alternative, oder andererseits, ach nein, so wichtig nehme ich mich auch nicht. Wie auch immer, wenn dir niemand helfen kann, pack es halt alleine an. So habe ich in den letzten Tagen das Sendegate durchforstet, Jörn Schars feine Podlove-Anleitung durchgelesen, letztere am Rande bemerkt überaus lesenswert, gelernt, wie man RSS-Feeds schreibt und diverse Seiten des Internets auf links gedreht. Vorläufiges Zwischenergebnis, ohne euch mit nerdigen Details langweilen zu wollen, das kann ich getrost vergessen. Als Verfechter des pragmatischen, obgleich wenig glamourösen Ansatzes kam ich zu folgender Lösung. Ich bastle ein Logo, das zu allen Podcasts meiner Seite passt und liefere die Podcasts wie gehabt kategorieweise aus. Nur ohne Umwege über den Feedburner und daher ohne dessen Feedtuning. Also nicht wundern, dass KRD und NRE kurz- oder mittelfristig im Podcatcher dasselbe Feedlogo haben. Die Konserven bleiben weiterhin sortenrein getrennt und behalten ihres. Das war der Plan, der, wer mich kennt, ahnt es bereits, im Kern scheiterte, denn WordPress verkleinert dieses Logo im ausgelieferten Feed auf 32x32 Pixel. Danke, liebe Gefolgschaft, ich weiß, ihr seid bei mir und es ist euch egal. Ihr seid so herrlich schmerzfrei, ihr würdet mein Gesabbel sogar... Ohne RSS-Feed per Klick auf den Link herunterladen oder hören. Und dafür liebe ich euch. Wenn's nur um mich ginge, wär's mir ja noch egal. Dann wäre beispielsweise bei FÜT dieser Logo-Fliegenschiss in der Podcast-Beschreibung. So what? Ist schließlich auch ein Alleinstellungsmerkmal und eines Voldemorts der deutschen Personal-Podcast-Szene durchaus würdig. Oder dem nervigen Schmuddelkind. Kommt immer drauf an, wen man fragt. Blöd nur, Nachhall aus ehemals beträfe es mittelfristig leider auch und Frank hat wahrlich Besseres verdient. Aus diesem Grund kontaktierte ich Christian von FÜT, ob es eine Möglichkeit gäbe, das via RSS-Feed mitgelieferte Podcast, nicht Episodenlogo, zu übersteuern. Leider nein. Dennoch hatte ich mit Christian, der übrigens überaus hilfsbereit ist, einen sehr netten Kontakt. Vielen Dank. Und viele Grüße an dieser Stelle. Fazit: Ich denke, die einfachste Version wird sein, ich stoße die Feedburner-Aktualisierung weiterhin per Hand an und stelle den Feed auf WordPress um, sobald Feedburner endgültig stirbt. Wer weiß schon, wie lange Totgesagte tatsächlich leben oder ob nicht aus der Not heraus ganz plötzlich und unerwartet ein ganz einfaches WordPress-Plugin geboren wird. Nein, keine Sorge, nicht von mir, ich habe davon keine Ahnung, aber ja, ich bin ja nicht der Einzige, der diesen Feedburner noch benutzt. Non-Menschen und schöne Grüße an dieser Stelle. Es ist Sonntag, der 19.02.2023. Ich stehe hier auf dem Balkon bzw. auf einer Terrasse, die aber recht hoch gelegen ist und damit vielleicht als Balkon durchgehen könnte, wenn es nicht eine Treppe runter zum Boden gäbe und hier drunter auch nichts hohl wäre. Naja, egal. So wie man hören kann, es wummern die Bässe. Es ist gleich Straßenkarneval in Lindlar. Überall haben sich Leute unter Vordächern versteckt, trinken da oder stehen unter Schirmen an der Straße. Es zieht ein Geruch von Rauch über die Straße und ganz in der Nähe in Falkenhof haben die Jecken ihren Zug aufgebaut. Da ist immer Aufstellung. Ja, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Mein Balken ist fast weg. Aber, was soll ich sagen, noch bin ich ein Hauch koronös. Was willst du machen? Ich habe mir hier passend zum Rheinland eine Flasche bayerisches Bier gekrallt. Es ist nachmittags. Kein Bier vor zwei, naja, die drei Minuten, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Aber unalkoholisiert kann ich Karneval nicht ertragen. Ich stehe jetzt trotzdem hier draußen rum. Was sind das für welche? Schornsteinfeger oder was? Nein, es könnten auch welche sein, die sich in... sieht ein bisschen nach Steampunk aus. Dann gibt es da Leute, die sich wie üblich als Clown verkleidet haben. Eine Kindergruppe zieht vorbei. Ist das schon der Zug? Ist das das erste Fußvolk? Na, wer weiß. Aber alles unter Schirmen. Jetzt steht unten an der Straße ein Mönch, ein Bär, eine, keine Ahnung, da läuft ein Dalmatiner. Ja, der Fantasie sind wie immer kaum Grenzen gesetzt. Es ist auch eine, ja, Indianerin darf ich ja nicht sagen. Also beschreibe ich die nicht näher. Aber es kommt jetzt so viel Volk von Falkenhof. Entweder die waren jetzt alle schon am aufgebauten Zug und haben sich da die ersten Kamelle und Goodies abgeholt und laufen jetzt deswegen ein wenig weiter in die Ortsmitte, um noch ein zweites und dann später ein drittes und ein fünftes und ein zehntes Mal abzukassieren, weil es sieht nicht so aus. Da kommt eine Warnblinke. Ja. Das ist die Polizei, das heißt, der Zug geht los. Ich muss mal ganz kurz klopfen. Ich habe halt eine ziemlich unangenehme Frisur, das ist gut. Denn mit dieser unangenehmen Frisur habe ich den gewissen Vorteil, mich schnörkellos in die karnevalistische Gesellschaft einzufügen. So aufgrund der Körperfülle und meiner jetzigen Haarpracht in der Form, wie sie steht, könnte man mich für den Frontmann von The Cure halten. Also natürlich habe ich mir die Haare nicht gefärbt und bla bla, aber ja, ihr versteht, was ich meine. Die Panzerknacker. Hasen und Panzerknacker. Auch eine interessante Mischung. Es wird lauter. Lauter bedeutet, die Wagen kommen. Irgendeiner dieser Wagen hat auch wohl ziemlich Rauch geladen. Ich weiß nicht, ob sie einen Vulkan drauf haben, aber da ziehen extreme Rauchschwaden über die Straße, durch die Häuser. Da bin ich ja mal gespannt. Ein Tennisspieler, ein Bundeswehrsoldat, aha, einer mit einem Kölschschirm. Die Marke sage ich jetzt nicht. Aber er ist nicht wie ein Kürbis gekleidet. Naja. Es wird hier abrupte Schnitte geben. Die ganzen Lücken werde ich GEMA-technisch aus gewissen Gründen dann wegschneiden müssen. Aber das ist ja egal. Das ist so schon schlimm genug. Jetzt fängt es an zu regnen. Mal wieder. Normalerweise regnet es nie, wenn in Lindlar Karneval ist. Aber es ist so ein ganz fieser Nieselregen und den treibt der Wind jetzt hier vorbei. Die Polizei setzt sich in Bewegung. Der Feuerwehrwagen hat aufgeschlossen. Jetzt geht es los. Kinder, der Zug geht. Es ist unglaublich. Ihr hört den Lärm. Samba. Aber die Samba-TänzerInnen brennen noch nicht. Also von denen kann es nicht gewesen sein. Aber was machen die hier? Die fahren ja, die machen aber heute richtig Platz. Hier werden die Leute von der Straße vertrieben. Hier fahren offensichtlich zwei. Die Feuerwehr und ein Krankenwagen fahren parallel nebeneinander auf der Straße. Das ist interessant. Gut, man hat die Straße beidseitig in ein absolutes Halteverbot gewandelt. Aber das hat man bislang noch nicht. Das ist echt ganz was Neues. Erster Wagen, Karnevalsgesellschaft Lindler. Was haben sie draufstehen? Ein Mini-Trecker. Und mir Narren sind total verzückt, wenn Karneval in Lindler kütt. Ah ja, das ist dann diese Trommelgruppe, die man gerade hört. Dicht gefolgt von den Sünger Butzen. Der ist ein richtig widerlicher, feiner Niesel im Moment. Und wieder halten die Sünger Butzen den Verkehr auf. Es wird Nein, es ist eine andere Gruppe. Nicht gut zu erkennen, aber na, auf jeden Fall wird viel getrunken. Dann gibt es, was haben sie draufstehen? Marskantje, eine Art Vulkan. Das ist wahrscheinlich auch das Ding, was so furchtbar raucht. Ich habe keine Ahnung. Dazwischen allerdings ein Transporter mit mir sind Jeck, aber jeder anders. So ein Feuerball, Junge. Aha. New Kids. Ah. Ja. Eine bunt gekleidete Menge nach dem Feuerball der New Kids marschieren auf die Lenkeler Piraten. Von den meisten Kostümen ist nichts zu sehen. Die Karnevalisten von heute tragen wieder Sack. Ja, die Lindlerer Piraten mit ihrer typischen Piratenmucke. Die meisten tragen einen schönen Dreispitz, eine braune Jacke. Es kommt ein wenig unerwartet, aber nun ja. Mehrere haben sogar Schirme mit Piratensymbolen drauf. Das ist schön, das passt super, jedenfalls besser als die einfachen schwarzen oder pinkfarbenen, die einige Damen der Gruppe dann auch tragen. Ja, gespannt. So, dann kommt der Elverrat direkt nach dem Piraten. Beim Elverrat wird schon viel geworfen, da sind wir ja mal gespannt, ob das bis zum Ende bleibt. Ich werde es nicht erleben, denn ich bleibe hier mal schön unter dem Terrassendach stehen. Es kommt danach. Jetzt bräuchte ich eher ein Opernglas, das kann ja keiner lesen. Irgendwas mit Linda Dingensgruppe. Da sind wir mal gespannt. Ja, beim Elverrat, da fällt richtig was vom Wagen. Die müssen sich ordentlich eingedeckt haben. Wir müssen überlegen, wir sind ja ungefähr bei Meter 500. Weiter ist der Zug noch nicht gekommen. Kann ja auch nicht. Wir sind hier in der Nähe des Aufstellungsortes. So, mal sehen, ob ich es besser lesen kann. Irgendeine Linder-Volksgruppe. Ich kann das nicht lesen von hier. Das tut mir jetzt echt leid. Könnte auch eine Tanz... Nee, tanzen tun die nicht. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Das hätten sie größer schreiben können. Sie haben es zweimal drauf geschrieben, aber leider, leider, leider. Einmal in groß hätte besser gepasst. Naja, was weiß ich schon. Ich kenne mich damit nicht aus. Vielleicht ist das aber auch eine Blasgruppe, denn dahinter kommt eine Gruppe mit Blasinstrumenten. Wenn die denn auch mal spielen würden, was haben die denn an? Sieht nach Matrosenmützen aus. Die eigentlichen Klamotten sind immer sehr, sehr, sehr, sehr schlecht zu sehen unter diesen wasserabweisenden Säcken. Schade eigentlich. Was mich ja an Karneval am meisten ärgert, ist der Zwangsurlaub. Morgen ist Rosenmontag und morgen würde ich gerne arbeiten gehen, darf aber nicht. weil die Firma zwangsgeschlossen hat, aus Brauchtumspflege und anderen Gründen, die ich hier nicht unbedingt breittreten möchte. Aber das ist jedes Jahr so, das ist schon seit Ewigkeiten so. Ja, und Engelskirchen ist da ja auch eine Hochburg. Und der Engelskirchner, was schreien die? Und der Engelskirchner Zug ist ja auch, die können sogar auf diesen Instrumenten blasen, das ist interessant. Nichtsdestotrotz, nein, der Engelskirchner Zug ist natürlich wesentlich pompöser und größer. Als der Lindlerer Zug. Das sieht ja richtig interessant aus. Da sind auf einem Auto einer. Kommen wir erstmal zu denen nach dem Blasorchester. Hier geht so eine Teddybärengruppe durch. Sie sehen nach Teddybären aus oder irgendwie so, keine Ahnung. Einer Firma, die hier auch in der besten Zeit eine ganze Menge Schnelltests gemacht hat. Und die haben ein Auto, da ist, ja, da sind Anzeigemodule drauf, die in einem wunderbaren Cyan, manche Hörer mögen sich erinnern, in einem wunderbaren Cyan Werbung raushaut. Offenbar wird bei dieser Firma Personal gesucht. Aber es ist ein Highlight, es ist ein Hingucker, es ist sehr, sehr hell. Ja, es wird ein QR-Code gezeigt. Werde einer von uns, jobs@jetztkommtdiefirma.com. Danach kommt die KG Rot-Weiß mit einem Schiff. Es ist, ich denke, Rot-Weiß-Fenke. Ein schönes Boot hinter einem Trecker. Aber ja, leider alle nur in diesen Plastiksäcken. Das ist sehr, sehr schade für die Karnevalisten. Und man kann natürlich die handgeklöppelten Kostüme alle nicht sehen. Herrlich in dem Zusammenhang auch, dass die Trecker endlich wieder eine Aufgabe haben. Weihnachten ist schließlich vorbei. Obwohl es sich ja eigentlich, was steht da? Also KV Fenke Alav auf dem Bötchen. Es ist ein Raddampfer. Paraplü steht auch noch drauf. Hey, die bergischen Suftböcke kommen. Und die bergischen Suftböcke, Timbersports, ja, haben eine Konfettikanone. Und die kann richtig was. Ihr habt eben den Knall gehört. Da wurde Konfetti ungefähr 10 Meter hoch in die Luft geschossen. Und es rieselt jetzt auf einer Strecke von bestimmt 20 Metern langsam immer weiter über die Straße, durch die Häuserschlucht. Das sieht klasse aus. Das ist ein super Effekt. Das ist ein Knaller im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, wenn ihr das sehen könntet. Bergische Suftböcke, da hatte ich doch hier neulich auf irgendeinem Auto hier in der Straße auch so einen Aufkleber gesehen. Na, ich habe da eine ungefähre Vorstellung, wer da alles zugehören kann. In erster Linie scheinen auch noch nur Jungs auf diesem Wagen zu sein. Sie tragen alle schwarze Westen mit dem Logo der bergischen Suftböcke. Das ist also so ein, ja, könnte ein Mufflon sein. Ich weiß es nicht genau. Und darunter ein schwarz-rot kariertes Holzfällerhemd. Ihrem Tanzen nachzuurteilen und den Bechern in den Händen. Mutmaße ich, sie haben auch schon einen gewissen Pegel und meine Fresse. Ich glaube, ich habe mich eben geirrt. Sie haben wohl auch so eine Nebelkanone und ja, sie nebeln die Straße komplett ein. Ich kann die gegenseitigen Häuser nicht mehr sehen und die Jungs gnadenlos stehen in diesem Dunst. Und einer raucht bzw. dampft ganz entspannt an seinem Dampfer. Es ist nicht zu glauben, als hätte er nicht genug von dieser Nebelmaschine. Hammerhart. Ja, also ich möchte nicht auf diesem Wagen den ganzen Tag verbringen. Danach ist ein Gehörschaden mal ganz locker drin. Es ist die Hölle. Naja, die sind auch jung, die wissen, was sie tun. Der nächste Wagen kommt von der UKG Rot-Weiß in Lindlar, gefolgt vom Mottowagen. Also die haben richtig geile Bässe auf der Karre drauf. Keine Ahnung, was danach kommt. Dem Auto ist leider nichts zu entnehmen. Es ist nur spezifische Werbung für ein Autohaus. Danach kommt dann der Tanzsportclub Lindlar. Und danach Keine Ahnung. Zumindest eine Blaskapelle, das ist ja schon mal was. Ne? Das kann man jetzt mittlerweile auch wieder hören. 2.35 Uhr, also 14.35 Uhr. Um nochmal auf diese Timbersport-Jungs zurückzukommen, die Bergischen Suffköppe, ja. Diese Kanone, die die haben, damit schießen die ja nicht nur Konfetti, sondern auch Luftschlangen. Und just diese Luftschlangen verfangen sich, wie man sieht, ganz gern in Bäumen, in Antennen und in Kaminabdeckungen. Ja, da wollen wir mal schauen, wie interessant das Ganze noch wird. Weil, wie gesagt, die werden mal locker 10 Meter in die Luft geschossen. Das Prinzenpaar der Karnevalsfreunde. Der Rest steht, nein, Kinderprinzenpaar der Karnevalsfreunde, keine Ahnung, ist leider noch hinterm Zaun. Ob ich eine Möglichkeit habe, auch den unteren Teil des Wagens zu sehen, keine Ahnung. Was haben sie dahinter? Jo, das sieht auch sehr spannend aus. Ein Trecker mit einer Lichtanlage vorne auf dem Gewicht am Ackerdreieck. Dahinter ein Wagen, der aussieht wie eine Dampflokomotive mit einem Wahnsinnsbullenschädel vorne drauf. Und das sieht gut aus. Bauserie 53 soll es wohl sein. Die Nummer des Zugs ist 53804, also dieser Lokomotive. Xenia Orsen Mirzanjek, we never want the lockdown back. Ach so. Das könnte so die Gegenveranstaltung zu den Bergischen Suffköppen sein, weil die Jungs haben auch Timberhemden an, aber in schwarz-weiß. Rote Halstücher, das hat was. Auf jeden Fall ein recht schöner Wagen und auch die Gerüste, die sie dran haben, sehen sehr nach Veranstaltungstechnik aus, inklusive der Lichtanlage. Ja, Grundschule Lindlar Ost, das Kinderprinzenpaar der Hauptstraße ist Prinzessin Eusian und Prinz Moritz der Erste. So, wissen wir das auch. Ja, dann wie gesagt die Lok von Orsen und dahinter direkt die Mücher Burenpens. Das heißt die Mucher Bauernkinder und die fahren auf der Arche Noah mit bunter Aufschrift in Regenbogenfarben, das ist schön. Und die Konfettikanone scheint inflationär verkauft worden zu sein, denn auch dieser grandiose Wagen hat eine solche Konfettikanone. Und auch von dort wird weit über 10 Meter hoch, allein die Leute stehen ja schon fast in 4 Meter Höhe. Das heißt, stellt euch vor, wer es gesehen hat, Clarksons Farm, den Trecker vom Clarkson auf Höhe des Dachs stehen die Leute quasi auf ihrem Wagen, der dahinter kommt. Und diese Konfettikanone ballert ebenso wie die der Bergischen Suffköppe Luftschlangen und Konfetti in die Luft. Und wer hätte es gedacht, auch Orsen hat diese Kanone und veranstaltungstechnisch auch eine Nebelmaschine vorne an der Lok, die jetzt endlich mal aufgefahren wird. Ja, also hier im Ort geht es richtig ab, was Nebel- und Konfettiregen angeht. Leute, das haben wir lange nicht gesehen. Und in dieser und zu diesen gnadenlosen Momenten klart der Himmel auf. Der Regen hat aufgehört. Es ist herrlich, herrlich. Meine Fresse, ist das laut. Ich weiß ja jetzt nicht, wer diese drei Veranstaltungstechnikwagen sind, aber meines Erachtens übertreiben die es schon ganz ordentlich. Oder es ist im Endeffekt ein und derselbe Laden, weiß man ja nicht. Und die haben einfach drei verschiedene Mottos gemacht, weil sie zu viele Leute haben, die alle dazu gehören wollten, keine Ahnung. Schauen wir mal. Nach der Arche Noah die Tanzgruppe des TuS Lindlar. Ja, und jetzt kommt tatsächlich die Sonne raus. Es ist der Hammer. so richtig. Ich werfe einen Schatten, das ist der Wahnsinn. Aber es ist unglaublich, was hier an Resonanz, also an Audioresonanz auftaucht. Was hier alles so mitvibriert aufgrund dieser harten Bässe, die die spielen. Das ist schon der Knaller. Also die haben richtig was an Boxen auf ihren Fahrzeugen. Mich wundert schon, dass dem Auto der Tanzgruppe nicht die Windschutzscheibe platzt. Nun ja, ich möchte nur nicht zu denen gehören, die den ganzen Tag hinter diesem Wagen herlaufen, weil die haben mit Sicherheit nachher Ohrenbluten und Tinnitus. Aber irgendwas ist ja immer. Ne? Kein Mitleid, kein Mitleid. Ich könnte jetzt jeden Moment reingehen, wenn es mir zu viel wird, aber scheint es wohl auch gewesen zu sein. Da kommt der letzte Wagen des Vorstands und danach sehe ich schon die Polizei. Ist es die Polizei? Oder gehört der Wagen nur zwischendrin dazu? Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ist das vielleicht eine Notarztkarre ist? Nee, offensichtlich kommt nach dem. Es ist die Polizei und danach kommt der Aufräumdienst. Also das war's dann schon. Kaum ist der Zug vorbei, gute 50 Minuten mit langem Anhalten ist die Sache gegessen. Sehr dürftig, muss ich sagen. Wir hatten hier schon bessere Züge, wenn das alles war, was soll ich sagen. Aber da ich ja nicht zum Lavalieren kam, ist das jetzt vielleicht auch mal eine Abwechslung gewesen. Ich schätze mal, wenn ich es zusammengeschnitten habe, kommen wir auf gute 10 Minuten. So what? Das Ganze möglicherweise GEMA-trächtig, aber da ich ja die ganze Zeit reingequatscht habe, kann das nicht das Problem sein. Es war eine öffentliche Veranstaltung, die werden wohl hoffentlich gezahlt haben. Naja, was weiß ich schon. Mein Bier geht auch zur Neige. Ich habe mir Mühe gegeben, mir das ein wenig einzuteilen. Dem kann ich nur beipflichten. Was war das früher? Doch für eine super geile Zeit, als die Karnevalswagen einfach auch karnevalistisch hübsch waren und nicht einfach nur Lärm, Proll. Aber was soll ich sagen? Das war's, ne? Karneval 2023, was Schönes. Die räumen direkt die Straße auf. Mittlerweile ziehen wieder Wolken vor die Sonne. Und mit dieser düsteren Aussicht beende ich diese Aufnahme und sag mal bis nächstes Jahr. In diesem Sinne, lavalieren beim Karnevalieren ohne Schrittieren aus Lindlar für euch, der Andi. Bis dahin. Die Aufnahme habe ich übrigens mit dem F2 gemacht, das anstandslos aufgezeichnet hat. Parallel dazu hatte ich das F1 mit aufgepflanztem Richtmikro nebst toter Katze auf die andere Terrasse gestellt. Auch das hat zufriedenstellend aufgenommen. Für das Gerät hatte ich mir kurz nach Erhalt eine Halterung gedruckt, die ich im Thingiverse gefunden hatte. Sie besteht aus einem breiten Clip für das F1 und hat auf der Unterseite einen viereckigen Ansatz für einen üblichen Kamerablitzschuh mit innenliegendem 1/4 Zoll UNC-Gewinde. Auf diese Weise kann man das F1 entweder als externes Mikrofon auf einer Kamera bzw. einer Blitzschiene oder einem Stativ montieren. Zur Not ginge auch so eine Mikrofonstange, wobei ich da allerdings Sorge hätte, dass mangels Entkopplung Schwingungen übertragen werden. Naja, erstmal Möglichkeiten schaffen. Wer weiß, wann man sie braucht. Apropos brauchen. Leider muss ich nochmal auf den Feedburner zurückkommen. Vergesslichkeit lässt grüßen. In Sachen Feedburner hatte ich nämlich kürzlich im Fediverse für 3 Tage eine Umfrage am Start. Ja, aus Frust geboren, weil ich in Sachen Feedburner-Alternative keine befriedigende Antwort erhielt, aber hey, auch ich hab mal einen schlechten Tag. Und der war dementsprechend. So fragte ich, interessiert es eigentlich irgendjemand, wenn man im Fediverse eine Fachfrage stellt? Als Auswahlmöglichkeiten stellt ich zur Verfügung? Ja? Nein? Nur wenn es mir persönlich keine Nachteile bringt und du nervst. Es antworteten 59 Personen, davon 52 Ja, 4 Nein, 1 wenn es ihnen persönlich keine Nachteile bringt und 2 mit du nervst. Ein nicht unüberraschend gutes und zurückhaltendes Ergebnis. Das wäre auf Twitter mutmaßlich ganz anders ausgefallen. Apropos Twitter, man könnte ja Wetten abschließen, ob Twitter vor dem Feedburner wegstirbt. Dafür starte ich aber keine Umfrage. Zumindest nicht sofort. Stattdessen gibt es Gerüchte von der Tuckahacker-Fandom-Front. Kapitel 10 Krabbenkutter, Geocache, Polarstation. Ich brauche mehr Rum, murmelt Andreas. Ihm scheint, die ganze Welt sei verrückt geworden. Vielleicht befindet er sich auch in einem Traum. Du bist dir da sicher? Ja, antwortet Jack. 100 Pro. Das ist definitiv Henrietta Island. Da ist ein achteckiges Symbol auf der Karte eingezeichnet, stellt Andreas fest. Das könnte gut da sein, wo sich die Station der Russen befindet, erwidert Jack. Wann sagtest du, wurde die gebaut? 1937. Dann wird sie vielleicht noch gebaut, aber das ist noch lange hin. Stellt sich die Frage, was da eingezeichnet ist und ob es einen Zusammenhang gibt, ei? Das kriegen wir nur raus, wenn wir hinsegeln. Ans andere Ende der Welt. Ja, mit diesem Schiff. Ja? Haben wir Proviant? Nein, weiß nicht. Har, har, Gefahr! Sagt Andreas, dreht die quasi leere Flasche und lässt sich den letzten Rest Rum auf die Zunge tropfen. Soweit zum namenlosen Schiff und unseren zwei Protagonisten, die der Zufall und ein Papagei auf absurde Weise zusammengeführt hat. Tatsächlich befindet sich letzterer gleichzeitig auf dem Schiff als auch abseits. Schrödingers Papagei quasi. Zumindest so lange niemand erzählt, wo genau er derzeit ist. Anders verhält es sich mit Henrietta Island, jener Insel in der Arktis, genauer in der Ostsibirischen See. Fast rund mit einem Durchmesser von ca. 6 Kilometer ist sie die nördlichste der DeLong-Inseln und darauf befindet sich jene verlassene ehemalige sowjetische Polarstation aus dem Jahre 1937. Sie soll einen astronomischen Hintergrund gehabt haben und wurde angeblich irgendwann zwischen 1955 und 1963 geschlossen. Aufgrund widersprüchlicher Quellenangabe weiß ich nichts Genaues. 2011 standen die Gebäude angeblich noch und waren Berichten zufolge in gutem Zustand. Die ältere Hörerschaft erinnert sich. Laut Geocaching.com soll sich dort immer noch ein Geocache befinden. GC36AQX an den Koordinaten Nord 77 Grad 6,568 Minuten und Ost 156 Grad 35,052 Minuten. Laut einer mysteriösen Seekarte zufolge etwas anderes. Und mit diesem Cliffhanger endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 130 vom 23.02.2023, einer ganzen Menge 23, wenn ihr mich fragt. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.